Hörspiel in 18 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce, aus dem Englischen von Hans Wollschläger. Kapitel 4 – Kalypso. Es sprachen Erzähler Manfred Zapatka, Leopold Blum, Dietmar Bär, Marion Molly Blum, Birgit Minichmeier, in weiteren Rollen Milan Peschel und Thomas Thieme. Ton Andreas Meinitzberger. Hörspielbearbeitung, Musik und Regie Klaus Buhlert. Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2012. Redaktion und Dramaturgie Manfred Hess.